Ihr befindet euch in allmählicher Zerkündelung bei Radio Blau. You are in gradual crumbling in Radio Blue. Ja, wir werden jetzt ganz müde, die Augen fallen uns zu und wir wachen dann auf und sind plötzlich in Berlin im Jahr 1981. Genau gesagt in West-Berlin, denn unser Schlaf ist ja eine Insel und West-Berlin war damals auch eine Insel gewesen. Ich selber war 1981 erst 11 Jahre alt, weshalb dieses West-Berlin für mich auch ein komplettes Fabelwesen geblieben ist, obwohl ich da mal auf Klassenfahrt war, 1985 und 1987. Da erinnere ich mich noch an die Diskothek Eden oder so ähnlich, wo mein Cocktail im Schwarzlicht so schön geleuchtet hat, wie die Schuppen auf meiner Jeansjacke. 1988 habe ich mir die Schallplatte 5 auf der nach oben offenen Richterskala von den Einstürzenden Neubauten gekauft und fortan war immer ein bisschen Berlin in meiner Heimatstadt Kassel für mich auch zu spüren, in der ich dann durch die Fußgängertunnel gelaufen bin und Walkman gehört habe, als wäre ich in Berlin. Mein Bild von Berlin hat sich dann ein bisschen noch verfeinert durch Bücher, die ich gelesen habe, zum Beispiel Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin oder die gesammelten Bände der Zeitschrift Die Aktion aus den 20er Jahren, die in der Murhardtschen Bibliothek in Kassel rumstanden. Und schließlich kam dann irgendwann 1990 noch Ost-Berlin dazu, zu West-Berlin. Und irgendwann war ich dann auch alt genug, mich selber durch die Kellerkneipen in Friedrichshain zu trinken. Ein bisschen später dann, Anfang der 90er, sah ich, glaube ich, auch Stereo Total. Die haben da in der Kunsthochschule Kassel mal gespielt. Ich habe mir ihre Kassette gekauft und in einem Buchladen in Kassel habe ich dann den Roman Autobigophonie von François Cactus gesehen. Das ist nämlich erschienen im Martin Schmitz Verlag in Kassel, damals in den 90er Jahren. Dieser Roman war für mich eine absolute Erleuchtung, sehr bezaubernd, wenn man Stereo Total mag und François Cactus. Im selbigen Verlag ist dieser Tage der autobiografische Roman Fleischers Blues von Volker Hauptvogel erschienen. Und da wären wir wieder bei unserem Traum vom Jahr 1981. Der Roman beginnt nämlich mit dem 22. September 1981. Das war der Tag, an dem Klaus-Jürgen Rattay gestorben ist. Das war ein Hausbesetzer, der damals tödlich verunglückt ist. Der wurde von Polizisten mehr oder weniger auf die Straße gejagt und dann von einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe erfasst. Der Autor Volker Hauptvogel war auch Sänger einer der frühesten Westberliner Punkbands, nämlich von MDK oder dem Mechanik Destruktiv Kommando. Und die hören wir jetzt erstmal kurz an mit dem Lied Berlin. Was zu deinem Und jetzt ein Augenzeugenbericht zu dem Tod von Klaus gestern Nachmittag. Ja, also ich beobachtete, dass Polizeibeamte, die in einer geschlossenen Reihe die Demonstranten vor sich hertrieben. In der Mitte der Kreuzung schießen die Demonstranten rechts und links auf die Bürgersteig als hin und her. Einer hat es nicht mehr geschafft, er wurde voll von einem BVG-Bus erfasst und mitgeschleift bis hier vorne hin. Und nach meiner Meinung, wie ich auch etliche Polizisten gehört, er treibt die Schweine endlich mal in die Kreuzung rein. Die Kreuzung war nicht abgesperrt und war überhaupt nichts. In den fließenden Verkehr rein, ja. Ja, das war ein authentischer Zeugenbericht vom 22. September 1981 in West-Berlin. Der dokumentiert ist auf einer Kassette des Stechapfel-Kassettenlabels namens Reise nach Atlantis, auf dem verschiedene Autoren und Leute aus der West-Berliner Szene drauf zu hören sind, die den Tuvat-Kongress, das war ein Hausbesetzer-Kongress mehr oder weniger, dokumentieren. Und der bildet sowohl den Anfang als auch das Ende des Romans Fleischers Blues von Volker Hauptvogel, um den es in dieser Sendung gehen soll. Während eigentlich dieses Vorkommnis aus dem Jahr 1981 nicht den Anfang des Romans bildet, sondern eigentlich fängt der Roman im Jahr 1976 irgendwo in Bremerhaven an und der Sänger von Mechanik der Destruktivkommando, Volker Hauptvogel, war dann noch 20 Jahre alt, bevor er seine Karriere als Sänger begonnen hat. Und der Anfang des Romans ist auch so eine Art typische Vorgeschichte zu einem West-Berlin-Roman. Ein 20-Jähriger irgendwo an einem Hafen, nämlich genau gesagt in Bremerhaven, der den Tod Ulrike Meinhofs betrauert, ohne richtig zu wissen, wer das jetzt wirklich war, also sie persönlich gekannt zu haben, der zur Musterung muss und mit seinen Versuchen, sich da rauszureden, nicht davonkommt und schließlich als letzte Option einfach nach West-Berlin zieht, wo man sich dem entziehen konnte, eben im Jahr 1976. Das erinnert natürlich auch ein bisschen an die Vorgeschichte zu Herr Lehmann oder anderen typischen West-Berlin-Romanen, also Herr Lehmann von Sven Regner. Aber ein bisschen findet man das auch in dem von mir schon erwähnten Roman Autobiographie von Françoise Cactus, die auch Ende der 70er oder Anfang der 80er nach West-Berlin gezogen ist und die war schließlich nicht auf der Flucht vor der Bundeswehr. Die kam aus Frankreich und ist da so hingezogen. Ich glaube, dass dieses Motiv der Insel ein bisschen auch für jede Flucht aus der Provinz in die Großstadt zutreffen kann. Nur, dass eben West-Berlin schon etwas mehr sehr Geschlossenes an sich gehabt hat. Zum Beweis hier nochmal MDK mit dem Lied K36. Alles geht weiter. Auch die Hausbesetzung und die Erschießung, die hohen Eintrittspreise, alles geht weiter. Aber jetzt, ein Stück über Kreuzberg, das heißt K36. Das war der Titel einer Zeitung, die vor 3 Jahren bei der Besetzung der Feuerwache herausgekommen ist. Yeah. hochchauffiert. Schmeiß die Bullen raus. Schmeiß die Schweine raus. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Es geht weiter. Es geht weiter, immer weiter. Hätten wir das damals schon mal gewusst, haben wir nicht gewusst. Im Roman ist allerdings weniger von den Begrenzungen Berlins die Rede, mehr von den Wegen, die man da so tagtäglich geht. Die Wege eben auf der Insel West-Berlin. Ich zitiere mal kurz aus dem Roman. Eine der ersten Lektionen, die Fleischer lernte, war die, dass die Berliner Straßen in den seltensten Fällen so parallel verliefen, wie es den Anschein hatte, und er enorme Umwege machte. Die Gehwege waren so breit wie zu Hause die Hauptstraßen, die Haustüren waren so groß wie Burgtore und die Bordsteinkanten erreichten gefühlte Kniehöhe. Hin und wieder machte er auf einem der vielen parkähnlichen baumgesäumten Plätze erschöpft Pause. Die mit Ornamenten und Wappen verzierten riesigen grauen Häuserkästen bogen sich wie in einem Stummfilmklassiker zu ihm herunter. Noch drohten die Dächer nicht herabzustürzen. Er erholte sich gerne im Kaufhaus Bilka, wo er den Terrassenblick auf den Kanal genoss. Später trieb es ihn in die gut besuchten Proletenkneipen, in denen König Alkohol mit harter Hand regierte. Nach seinem Eintritt als Fremdkörper in diese abgeschlossene Welt verstummten die Gespräche aller Anwesenden für Sekunden. Er wurde gemustert und beobachtet. Aber Fleischer kannte das Spiel und kannte seine Regeln. Wenn der vorherige Geräuschpegel sich wieder normalisiert hatte und das Standbild sich erneut zu bewegen begann, das erste Misstrauen also erloschen war, kam sein Einsatz. Er bestellte ein Bier, um nach einer winzigen Pause ein großes Bitte hinzuzufügen. Daraufhin akzeptierte das Theaterstück ohne Anfang und Ende mit dem Titel »Ortsansässige Unverwüstlichkeit« den neuen Mitspieler. Die Wege Fleischers pendeln oft zwischen den Szenekneipen West-Berlins, vielleicht der Diskothek Valhalla, dem Kneipenkollektiv Schwarze Rose, der Tarantel oder Ellie's Bierbar, ein bisschen später vielleicht dem Elefant, dann auch den berüchtigteren Kellerlokalen wie dem Jodelkeller. Das Ganze spielt sich eigentlich auch über 1, 2, 3 Jahre verteilt ab. Da wechseln die Lokalitäten auch ein bisschen. Fleischer hält sich zu Anfang mit kleinen Drogengeschäften über Wasser und wird Teil einer undogmatisch-anarchistischen Szene, die sich an dem verbohrten Teil der Linken so stört, wie vielleicht ein paar Jahre vorher Peter Paul Zahl in seinem West-Berlin-Roman Die Glücklichen. Also dieser Roman Die Glücklichen von Peter Paul Zahl, den möchte ich allen sehr empfehlen, die diese Zeit der frühen 70er besser verstehen möchten. Der schafft das auf jeden Fall ganz gut, nämlich trotz aller Szene-Klischees, die darin berichtet werden, auch immer wieder durch völlig unerwartete Perspektiven und Zusammenhänge diese Zeit des Verfalls der außerparlamentarischen Opposition in den 70er Jahren darzustellen, ohne die eigentlichen Beweggründe dieser Bewegung unnötig zu diffamieren. Und jetzt spiele ich noch ein Lied, nämlich von Alexander Hacke, der übrigens auch bei MDK eines der ersten Gründungsmitglieder war. Das Lied Hiroshima. Später war der auch bei den Neubauten Hiroshima. Hiroshima, wie schön es war. zerschlug der Blitz ein. Verfaulten Arm in Arm. Wir waren so glücklich. Verdammt. Hiroshima, glücklich. Wie schön es war. Hiroshima, wie schön es war. Es war schön. Wir waren glücklich. So verdammt. Hiroshima, wie schön es war. Hiroshima, wie schön es war. Ja, schön war's. Es hat mir Spaß gemacht. Alexander Hacke spiegelt sich auch eine der Hauptantriebskräfte für utopisches Denken im alten Westberlin wider, nämlich der schöne Gedanke, dass eh alles vergeblich ist, weil eh alles dem Untergang geweiht ist. Ein Denken, das heute komischerweise weiter entfernt scheint als damals. Aus diesem fatalistischen Denken kann man dann ganz wunderbar obskure Handlungsweisen ableiten, wie zum Beispiel die ganze Zeit in einem Taucheranzug in einem alten Kino rumzusitzen, wie es so ein bisschen ironisch von Plixar Bargeld berichtet wird. Also das habe ich jetzt ein bisschen überspitzt. Zugeben muss man, dass diese Art zu leben teilweise auf dem Papier besser aussieht als in Wirklichkeit. Aber wer mag schon die Wirklichkeit? Jetzt aber zurück zu dem Buch Fleischers Blues von Volker Hauptvogel. Darin wird insbesondere ab dem Zeitpunkt, wo Fleischer ein Paket mit Punkplatten aus London von seinen Freundinnen Cola und Maggie bekommt, dieses utopisch-fatalistische Denken und Handeln nochmal verstärkt spürbar. Der Roman ist ansonsten recht anekdotisch bis autobiografisch angelegt. Wichtige Institutionen der damaligen Szene, wie zum Beispiel das schon erwähnte Tape-Label Stechapfel oder auch die ersten Vorläufer der freien Radios in ihrer illegalen Erscheinungsform des Piratenradios, werden in kurzen Kapiteln und einem humorvollen bis selbstironischen Blick dem heutigen Leser nahegebracht. Während der Charakter Fleischer mir am Anfang so ein bisschen Probleme bereitet hat, da er sich als typisch 20-Jähriger im Jahr 1976 hauptsächlich für Frauen und Drogen zu interessieren scheint, gelingt es doch im Laufe der Handlung, diese autobiografische Romanfigur ein bisschen differenzierter zu sehen. Also zumindest kann man das als Leser oder ich konnte das. Und so kann man sich dann mit Fleischer doch ganz gut anfreunden eigentlich. Ein besonderes Verdienst des Buches ist auch, dass er es schafft, einen für die Zeit und diesen doch sehr speziellen Ort West-Berlin zu interessieren. Also ich jedenfalls habe mich gleich nach der Lektüre noch in andere Zeitdokumente vertieft, zum Beispiel in die Kassetten des Stechapfel-Labels. Die kann man zu einem gar nicht so geringen Teil auf dem sehr empfehlenswerten Blog Tape Attack, genau gesagt tapeattack.blogspot.com nachhören. Vertieft habe ich mich auch nochmal in einige Bücher aus der Zeit oder über die Zeit, zum Beispiel das Buch Potsdamer Straße von Benny Herlin und Michael Sontheimer, das die Potsdamer Straße, die ja in in Kreuzberg, oder ist das Schöneberg, verläuft und damals eine recht legendäre Straße war. Es ist ein sehr interessantes Buch, das 1980 oder so erschienen ist beim Rotbuch Verlag und das man heute antiquarisch auch recht billig bekommen kann. Oder auch den Roman Die Glücklichen von Peter Paul Zahl, den ich ja auch schon erwähnt hatte. Das ist auch ein sehr gelungener West-Berlin-Roman, der aber eigentlich zeitlich schon ein bisschen eher angesiedelt ist. Also der beschreibt so ein bisschen die frühen 70er Jahre. Das Interessante daran ist, dass Peter Paul Zahl den im Gefängnis geschrieben hat. In der Zeit zwischen 71 und 79 war der nämlich im Gefängnis. Auch sehr wichtig ist da natürlich Subkultur Westberlin 79 bis 89 von Wolfgang Müller. Und darin wird ja auch von dem Mechanik-Destruktiv-Kommando und Volker Hauptvogel berichtet. Darum jetzt zur Erholung erst nochmal ein Stück von der tödlichen Doris, nämlich das Lied Stopp der Information. Im Indie-Plattenladen steht ein Mädchen rum. Sie ist perfekt gekleidet und sie ist nicht dumm. Ihr Name ist Christine, ich find sie super toll. Ich glaub, ich weiß warum. Liebe Christine, wir sagen dir goodbye. Mir geht es wie dir, ich seh alles neu. Das Ohr summt, der Schädel brummt. Das Licht geht an und da stehst du dann. Was kann sie denn dafür, wenn sie pfiffig ist? Wenn sie anderen ein wenig überlegen ist? Du meine Güte, dein vergrenztes Gesicht mehr als viele Worte, was bei dir nicht so ist. Du kannst etwas tun, bitte glaube mir. Und dass du was tust, tja, das liegt nur an dir. Dumm und blöd, voller Scheiße in der Birne. Das ist doch kein Leben, eben, eben. Lebenssinn, was hält davon Tabea Blumenschein? Ich bin. Deine Zeit in meiner, in dir drin. Und drehst du dich um, bin ich hinter dir. Dreh ich mich an diesem Fleck, bin ich weg. Du hörst, was ich sage, kein Wort von dir. Ich war niemals fort, denn die Worte sind dort. Und wir sind hier. Wir stecken zusammen in einer Haut. Und jede Bewegung ist auch ein Laut. Steuern zahlen, Schulaufgaben machen, Ferngespräch führen und den Chef auslachen. Du ziehst meine Hand, sie schlägt dir hin. Und du bist da, wo ich jetzt bin. Die gleiche Bewegung tausendmal. Einen Moment lang, tausendmal ja. Von unten, von hinten und von ganz nah. Du spürst es, du spürst es. Sehr beeindruckend ist das ganze Arsenal an Romanfiguren aus dem wirklichen Leben, das in Fleischers Blues auftaucht. Neben den sehr sympathischen Dilettanten, wie zum Beispiel dem jungen Blixer Bargeld oder Wolfgang Müller von der tödlichen Doris, taucht noch zum Beispiel Ari Ab von den Slits nebst ihrer Mutter auf, ganz überraschend, nämlich in einem Hotel namens Bogota. Oder Leute wie Udo Jürgens, mit denen man gar nicht rechnet, oder die Punkerin Jenny, die immer ihre Ratte mit sich führt und darum auch als Ratten-Jenny in die Punk-Geschichte eingegangen ist. Hier mal eine kurze Erinnerung von Wolfgang Müller von der tödlichen Doris an sie, der sie so ein bisschen rehabilitiert hat, weil sie von dem Künstler Martin Kippenberger doch sehr diffamiert wurde. Eingebrannt in das Gedächtnis von mir hat sich auch eine Szene, die ich also 1980 in der Punkkneipe Chaos erlebe. Ein sogenannter Hertha-Frosch, das waren Fußballfans, denen eine Nähe zur rechten Skinheads nachgesagt wurde, steht am Tresen, spricht irgendwann von Scheißschwuchtel. Kaum hat Rattenjenny das vernommen, stürzt sich auf den Mann, stößt ihren Regenschirm brutal zwischen seine Schenkel. Der Hertha-Frosch verlässt überstürzt das Chaos. Auch beim Pogo-Tanz ist Rattenjenny immer solo. Gegen 1979 pumpt sie derart wild auf der Tanzfläche des SO36, dass sich der Boden öffnet und sie schlagartig im Tanzboden verschwindet. Zitat, da war plötzlich ein Loch. Nach einiger Zeit erschien Rattenjennys Kopf, dann ihr Körper. Ganz allmählich. Und als sie dann aus dem Loch gebrochen war, tanzte sie einfach weiter, so dass da nichts geschehen. Sagt Lino Ungas, bis heute eine der SO36-Betreiberinnen. Ja, Rattenjenny ist natürlich auch mit Fleischer befreundet und in Fleischers Blues wird auch die Geschichte mit dem zerbrochenen Glas, das Jenny dem Künstler und SO36-Betreiber Martin Kippenberger in die Fresse haut, nochmal neu und sehr schön erzählt. Im Verlauf des Romans werden noch ein bisschen kompliziertere und vielleicht widersprüchlichere Seiten des linksautonomen Alltags aufgezeigt, zum Beispiel an dem Punkt, an dem Fleischer ein Techtelmechtel mit der Polizistin Claudiana und zugleich mit ihrer anarchistischen jüngeren Schwester Bella anfängt. Das tut dem Roman ganz gut und ermöglicht auch einen etwas differenzierteren Blick auf den damaligen Alltag. Ich habe da auch noch einen zufälligen Büchertipp in meinem Kleingarten, steht nämlich schon ewig der Kriminalroman Violetta von Pieke Biermann rum. Und ich habe es nie geschafft, den mal zu lesen. Jetzt vor kurzem ist mir das aber doch gelungen im Zuge meiner Recherchen. Und ich muss sagen, dass mir der auch extrem gut gefallen hat. Der schildert West-Berlin im Jahre 1989, also ein bisschen später, aus der Sicht eines ziemlich sympathischen Polizeikommissariats und einer ganzen Armee von Prostituierten, die auch sehr sympathisch sind. Und den kann ich auf jeden Fall sehr als ergänzende Lektüre empfehlen. Auch Pieke Biermann ist eine sehr interessante Autorin, die war nämlich Mitbegründerin einer der ersten Prostituierten-Selbstorganisationen in West-Berlin. Und passend zu diesem Kriminalroman Violetta von Pieke Biermann kann ich jetzt nochmal ein Lied spielen, und zwar vom Fronttheater. Das Lied Schon wieder einer tot. Ja, das Fronttheater kommt in Fleischers Blues auch vor. Fleischer ist mit denen natürlich auch befreundet. Das war aber vor Punk. Schon wieder eine Tod. deine Tod. Für wen eine Tod? Schon wieder eine Tod. Ja, diese Kassette von Fronttheater ist natürlich auch im Stechapfel-Kassettenverlag erschienen. Und wie Stechapfel funktioniert hat und welche Rolle dieser Kassettenvertrieb für die frühen Westberliner Piratenradios gespielt hat, wird in Fleischhaus Blues natürlich auch erzählt. Was für mich auf dieser gesicherten Frequenz von Radio Plau dann natürlich auch ziemlich interessant war. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert und was rausgesucht von der Stechapfel-Kassette Reise nach Atlantis aus dem Jahr 1983. Da sind nämlich zeitlich, glaube ich, ein bisschen frühere Piratenradio-Mitschnitte dokumentiert, die während des zu Anfang schon mal erwähnten Tuvert-Kongresses im Jahr 1981 entstanden sein müssen, die ein bisschen über die Funktion von Piratenradios und freien Radios erzählen. Die spiele ich euch jetzt nochmal vor. Wir machen unser eigenes Radio und damit wir die Leute auch erzählen können, was wir machen und dass wir keine Kriminelle sind, dass wir Häuser besetzen, weil es Wohnungsnot gibt und so weiter und so weiter. Und das Zweite, was sehr wichtig ist am Radio, ist, dass wir zum Beispiel während Räumungen und Demonstrationen unsere eigenen Leute organisieren können und schützen und dass weniger Verhaftungen gemacht werden. Radio Die Freie Kaiser in Amsterdam, das ist der Besetzerradio in Amsterdam. Das hat so in Januar 1980 angefangen, von aus dem großen Kaiser, der damals besetzt war und barrikadiert und das soll geräumt werden, aber die Leute haben gesagt, nein, wir gehen nicht raus und die barrikadieren alles. Also dann hat der Sender dort gestanden und jeden Tag gesendet über Besetzen, alles was damit zu tun hat. Und dann von Anfang, vom 30. April ab, hat der Sender auch Informationen über Demos durchgegeben, über Polizeieinsatz. Dann hat es so eine Gruppe gegeben, die den Scanner abhörte und das gleich auf der Radio gesagt hat. Also früher war es so, dass es eigentlich eine große Gruppe Leute gegeben hat, im großen Kaiser, die einander gut kannten und die Radio machten. Und dann konnten die Leute auch zum großen Kaiser gehen und selbst etwas sagen, selbst etwas dafür machen. Und so von Oktober ab haben wir es immer geheim halten müssen, weil es zu gefährlich wäre für uns, um zu sagen, wo wir waren und wer wir waren und so weiter. Also dann haben wir es so gemacht, dass jeden Tag eine andere Gruppe gesendet hat. Ein alter Hit von uns, die Babys von heute sind die Soldaten von morgen. Wir vermissen immer noch das Bühnenbier, sonst streiten wir gleich in Musikerstreite, wenn euch bald das Bier anrollt. Die Soldaten Ja, ich lese nochmal einen kurzen Abschnitt aus Fleischhaus Blues, der Blixer Bargeld an seinem Arbeitsplatz schildert, da ich dann nochmal was von den Neubauten spielen muss. Das Koks war alle und die Kunden verlangten Nachschub. Am Zickenplatz gab's den, und zwar ganz hervorragenden. Das Scherengitter war noch geschlossen, also quetschten Fleischer und Ede sich einfach hindurch und stiegen die Treppe des alten Kinos hinauf. Der Saal lag im Dunkeln. Hinter der Leinwand gab es aber noch einen weiteren, seltsam gewinkelten und kleineren Saal. In den 20er Jahren waren hier die billigen Stehplätze gewesen. Ein großer Spiegel fing das Projektorbild der Leinwand auf und gab es seitenverkehrt wieder. Hier konnte man den Film sowohl auf der Leinwandrückseite als auch in der gespiegelten Projektion sehen. Bei einem Film mit Untertiteln wurde die Angelegenheit dann etwas schwierig. Blixer saß mit fettigen, langen Haarsträhnen am grauen Mausertisch. Er hatte eine gehörige Portion Kajal großzügig um seine Augen verteilt. Seit einiger Zeit trug er, angeblich auch wenn er schlief, einen Taucheranzug. Ede kam er vor wie ein rasierter Waschbär mit Hungersyndrom. Ein gelber Filmscheinwerfer verdunkelte den Raum mehr, als dass er ihn erhellte. Fleischer erkannte die Marschmusik sofort. Es war Wire. Another cigarette, another day, tönte es von allen Seiten aus nicht sichtbaren Boxen. Vor Blixer lag ein faustgroßer, festgepresster, weißer Brocken des begehrten Stoffs. Hier war sein Büro. Walk me out in the morning, dear, my honey. Walk me out in the morning, dear, my love. Come and walk you out in the morning, dear, my honey. Come walk you out in the morning, dear, leaf of my heart. I thought I heard a young man crying, baby. I thought I heard a young man crying over there. You should not hear a young man crying, baby. You did not hear a young man crying at all. Today. And now there's no more mourning dew. And now there's no more mourning dew. What they were saying all these years was true. Cause there's no more morning dew. Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew, leave of my heart. Can't walk you out in the morning dew, my honey. Walk you out in the morning, you leave from my heart. I thought I heard a young girl crying, baby. I thought I heard a young girl crying today. Young girl crying. Ja, ich kann euch nur dieses Buch nochmal empfehlen. Volker Hauptvogel, Fleischers Blues, erschienen im Martin Schmitz Verlag. Und ansonsten verabschiede ich mich auch für heute und spiele euch noch ein schönes Lied, nämlich von der Band Mutter. Bis bald. Politik tönt in Berlin immer irgendwie nach pathetischer Alchemie. Bollwerk gegen den Kommunismus. Diesen Kampf werden wir solidarisch, antiimperialistisch, volle Pulle, Rum und Ehre, Fronttheater mit Sahne, Speisequark und Hackepeter. Kampf dem Nieder mit der Freiheit für. Und dann Kreuzberg. Neu-Istanbul, schmuddelig, wildwuchernder Stadtdschungel. Da schießen die haschmampfenden Öko-Rebellen ins Kraut, da verwelken teutonische Ordnungsstrukturen. Hier platzt der komischen Oper Berlin lautstark der Hosenboden während der Schlussverbeugung. Gemächlich und mit System geht hier alles drunter und drüber. Unregierbarkeit liegt in der Luft. Kreuzberg mit seinen abgeschabten Häuserreihen und dazwischen hässliche Zahnlücken, Mondlandschaften, kahle Brandmauern, planierte Endsanierung. Wo immer man hinschaut, fehlen ein paar Blocks zur Harmonie des Stadtbildes. Klar, hier und nirgendwo sonst musste der Häuserkampf beginnen. Darum auch an jeder Ecke besetzte Häuser. Da wedeln die bunten Besetzerfahnen mit dem schwarzen Stern, da verkünden grimmige Parolen auf Bettlaken gekrakelt, dass man keineswegs gedenke, sich so einfach räumen zu lassen. Passt bloß auf. Im besetzten Haus, wo wir zu Besuch sind, scheppert die Alarmtröte um 9 Uhr. Die Bewohner tigern fahrig und noch halb bedusselt durch die Korridore. Über Funk fordert Schnittlauch Vorschlaghammer zum Bitte melden auf und Schnittlauch muss wiederholen, da Hexenkessel ein Rauschen auf der Welle hat und erste Hilfe an alle meldet Wannen aus allen Rohren. Hühnerstall. Die seit Wochen über der Szene schwebende Drohung des Senates, 8 der insgesamt 160 besetzten Häuser zu räumen, wird heute wahrgemacht. Es gilt ernst. Die Vorbereitungen auf diesen Tag waren aufwendig gewesen. Tuvat hätte unter anderem auch den Zweck erfüllen sollen, eine effiziente Verteidigung bedrohter Häuser auf einer breiten Ebene zu ermöglichen. Es war viel geschwafelt worden, man kennt das ja, und jetzt, wo es um die Wurst geht, beginnt die Streiterei und keiner weiß eigentlich mehr so recht, warum man was, wie und wo machen sollte. Das Paranoia-Programm mit Langzeitwirkung. Okay, das nächste Stück, hast du dich schon einmal umgesehen? Alle mal umdrehen, bitte. Was es Schönes gibt auf dieser großen Welt. Yeah. Unser Gitarrist Alexander von Borsig muss unbedingt eine neue Seite aufziehen. Nein, zwei sind es inzwischen. Drei, sagt Borsig. Nein, er hat sie kaputt gemacht. Endgültig. Finito mit seiner E-Seite.